38 ist die Zuwendung geleistet, die Verträge unter Dach und Fach. Alle Räder sind gespielt, die Liebe ist eingespielt. Sag mal, endlich geht es Hand in Hand. Und wenn eine Hand geübt, ihre Füllung überprüft, ob es sich wirklich lohnt. Denn das Leben läuft nun einmal vor dem Colonia. Das ist Beatus, dieser Strand. Colonia, das ist Beatus, dieser Strand. Baulisten sind geschlossen, Urusbänden werden begossen, über alle Pläne drückt die Stadt. Immer höher die Fassaden, schön geredet, nur durch Phrasen protzen. Was höchstens die UNESCO stört. Also fort auf Kopf bereitet, schon überzeugt sein Becken, da wer aus seinem Traum ausblickt. Schreibt uns nicht erlaubt, doch das Spiel ist zu vertraut, um hier zu widerstehen. Denn das Angebot der Zeit, ich lade dich jetzt ein. Passieren. Ein mit Gold beladener Esel steigt auf.